Kapitel 65. Die Gefahr einer Theologie, die auf unsere Erfahrungen oder Lebensumstände reagiert. Wir stehen in der Gefahr, eine Theologie aufgrund von eigenen Erfahrungen zu entwickeln. Die Welt ist voller Christen, die ihr Leben auf der Grundlage einer solchen Theologie leben. Lass mich erklären, was ich meine. Als junger Mann im geistlichen Dienst ging ich durch eine sehr schwierige und schmerzvolle Zeit, verbunden mit vielen Enttäuschungen. Ich fing plötzlich an, Dinge in Frage zu stellen, an die ich nach meinem intensiven Studium der Bibel fest geglaubt hatte und von denen ich überzeugt war. Meine schmerzlichen Erfahrungen wollten mich dazu bringen, an eine erfahrungsbasierte Theologie zu glauben. Gott sprach in dieser schwierigen Zeit sehr deutlich zu meinem Herzen, ich solle meine Theologie nicht auf der Grundlage meiner Erfahrung entwickeln, sondern nur auf der Grundlage meiner Überzeugung, zu der ich nach dem Studium von Gottes Wort gekommen war. Ich kenne zum Beispiel einen bestimmten Pastor sehr gut. Wir waren jahrzehntelang gute Freunde. Als seine junge Frau vor vielen Jahren plötzlich an Diabetes Typ 2 erkrankte und deshalb mehrere Male ins Koma fiel, rang er verzweifelt um ein Wunder. Viele andere sowie auch ich beteten für ihre Heilung. Als keine Besserung eintrat, entschied er sich, 40 Tage zu fasten, weder zu essen noch Säfte zu trinken, sondern nur Wasser zu sich zu nehmen. Er war überzeugt davon, Gott würde auf sein Fasten und Beten reagieren und seine Frau heilen. Als sich ihr Zustand nach 40 Tagen noch immer nicht verändert hatte und sie nicht geheilt worden war, führten wir lange Diskussionen. Er änderte seine Theologie und seinen Glauben und passte sie seinen gemachten Erfahrungen an. Er entwickelte eine Theologie, die auf seine Lebensumstände reagierte. Er glaubte nicht mehr ans Fasten. Er glaubte nicht länger, dass Gott auch heute noch seine Kinder heilen möchte. Seine Theologie war jetzt eine Reaktion auf das, was er erlebt hatte, und nicht mehr die Folge seiner Überzeugungen aus dem Wort Gottes heraus. Was hat das jetzt mit Geld und Wohlstand zu tun? Die Antwort ist ganz einfach. Bedauerlicherweise basiert der Glauben vieler Menschen nicht auf ihrem festen biblischen Fundament, sondern auf den Erfahrungen ihrer Vergangenheit, die sie zu ihrer Glaubensgrundlage gemacht haben. Wenn Menschen zum Beispiel unter sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, sagen sie jetzt, Gott möchte nicht, dass jemand in Armut lebt, deshalb glaube ich, er möchte mir Wohlstand geben. Wenn du diese Aussage hinterfragst, können sie dir biblisch nicht belegen, warum sie das glauben. Ihre Theologie ist nur eine Reaktion auf Erlebtes. Es kann auch umgekehrt sein. Vielleicht bist du sehr wohlhabend aufgewachsen, aber deine Eltern sind nicht sehr gut und weise mit ihrem Wohlstand umgegangen. Vielleicht haben sie sich auch mehr für ihr Geld interessiert, als für Gott oder für dich. Das sollte für dich aber kein Grund sein, eine Theologie zu entwickeln, die dich davon abhält, an den Segen und Wohlstand Gottes zu glauben. Vor einigen Jahren wurde bei meiner Schwägerin, die ich über alles liebte, Krebs festgestellt. Sie war gerade 40 Jahre alt und hatte 3 Teenagerkinder. Ich betete für sie um ein Wunder. Aber nur wenige Monate nach ihrer Diagnose war sie tot. Ich bete jede Woche für die Kranken und habe viele Wunder gesehen, einschließlich taube Ohren, die sich öffneten, Sehvermögen, das wiederhergestellt wurde, Krebs, der verschwand und bewegungslose Körperteile, die sich schlagartig wieder bewegen konnten. Als meine Schwägerin starb, war es für mich wichtig, weiter fest entschlossen und auf Heilung ausgerichtet voranzugehen und darauf zu achten, dass ich meine Theologie bezüglich göttlicher Heilung nicht als Reaktion auf das gerade Erlebte veränderte. Ich hatte mich Jahrzehnte zuvor entschieden, dass mein Glaube auf den Überzeugungen basieren sollte, zu denen ich aufgrund meines Bibelstudiums gelangte.